Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Geht mal tief in euch und denkt nach, wer kommt euch da in den Sinn? Wen möchtet ihr gerne mal wiedersehen? Vielleicht aus eurer weiten Vergangenheit heraus jemanden, mit dem ihr etwas sehr Gutes verbindet, oder vielleicht auch jemanden, mit dem ihr etwas sehr Negatives, etwas sehr Schlechtes verbindet, um ihm vielleicht jetzt nach Jahren die Meinung zu sagen, klar Tisch zu machen, um mal endlich euch auszusprechen. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Annette und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Annette. Ja, ich möchte jemanden wiedersehen, ja, den ich eigentlich gar nicht kenne. Den du gar nicht kennst? Richtig. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wir sind letztes Jahr, also mein Freund und ich, sind letztes Jahr auf dem Weg von Berlin in die Schweiz, auf der Autobahn. Morgens gegen 8:30, 9 war es ungefähr, war kurz vor uns ein schwerer Autounfall. Wir haben den Autounfall selber gar nicht gesehen. Wir haben nur sofort angehalten und es war in neuer BMW, der sich mehrfach überschlagen hatte auf der Mittelfahrbahn, und in diesem Auto war noch ein junger Mann, der sehr, sehr schwer verletzt war, und wo wir also die ganze Zeit, bis der Rettungswagen und der Notarzt da waren, bei ihm gewesen sind, mit ihm gesprochen haben. Er war bei vollem Bewusstsein, und als man ihn dann letztendlich, oder wir mit den Rettungssanitätern ihn aus dem Auto gezogen haben, hat man eigentlich erst gesehen, wie schwer er verletzt war. Was habt ihr gesehen? Also ich habe mehr oder weniger, bin ich in dieses Wrack mit reingekrochen, und also es lief also Blut oder Gehirnmasse, ich weiß nicht genau, was es war, aus dem Ohr. Sein rechter Arm war oberhalb der Schulter ziemlich zerfetzt. Als wir ihn dann rausgezogen haben, waren also auch die Beine waren verletzt. Die Schultern, das drückte sich also alles nach außen, sodass er also auch direkt auf eine Vakuummatratze kam und er auch auf dem Bauch liegend rausgezogen wurde und auch nicht mehr bewegt werden durfte. Wie gesagt, er war bei vollem Bewusstsein. Er sprach immer von einer Autoschau, zu der er wollte. Sprach er denn, während ihr mit ihm geredet habt, von großen Schmerzen, die er hatte? Ja. Also ich habe ihn gefragt, ob er seine Beine spürt. Er hat mir gesagt, also ein Bein spürt er, weil das andere nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wie er heißt, aber er hat es nicht gesagt. Also ich weiß, was er anhatte, wie er aussah, und er war halt noch sehr jung. Und wie alt ungefähr? Ich schätze um die Ende 20, Anfang 30. Ja, und es hat mir also eigentlich nie so richtig Ruhe gelassen, weil ich also nicht weiß, was aus ihnen geworden ist, da die Polizei auch meinte, es wäre nicht nötig, unsere Personalien aufzunehmen, da wir den Unfall selber nicht beobachtet haben. Er wurde dann irgendwann abtransportiert von einem Krankenwagen. Richtig. Und somit war der Kontakt dann beendet zwischen euch und dem jungen Mann. Richtig. Nie wieder was gehört von ihm. Nein. Das war voriges Jahr auf der Fahrt von Berlin nach in die Schweiz. Richtig, das war am 27. und 28. März. Ich meine, es wäre ein Sonntagmorgen gewesen. Also es war so, wir waren also auf einer Party und wir waren auch sehr müde, und ich hatte mich also mehr oder weniger gerade hingelegt und bin also nur von dem Schrei von meinem Freund wach geworden, ruft die Polizei, ist ein schwerer Unfall. Also wir sind also beide auf den Standstreifen, sind über diese zwei Fahrbahnen rüber mit... Wo genau war denn der Unfall? Kannst du das noch sagen? Also ich weiß, anschließend sind wir auf den Rastplatz gefahren. Also er hatte irgendeinen ganz bescheuerten Namen. Also ich weiß nicht, Teufelsrast oder Engelsruhe, irgend sowas Blödes, was also noch ziemlich passend war. Und also ich habe da eigentlich erst so gemerkt, wie ich unter Schock stand. Weißt du, in welchem Bundesland das war? Es müsste Thüringen gewesen sein. In Thüringen. Also er hatte eben halt auch diesen Dialekt, also so Brandenburg, Thüringen. Das, was er eben halt gesagt hat. Jetzt hegst du die Hoffnung, dass dieser junge Mann heute vielleicht zufällig diese Sendung hier schaut oder hört. Ja, ich hoffe eigentlich, dass er es überlebt hat. Das ist das, was uns eigentlich keine Ruhe lässt. Warum möchtest du ihn, wir hoffen mal, wir gehen mal davon aus, dass er überlebt hat, warum möchtest du ihn so gerne wiedersehen? Warum? Ich möchte eigentlich nur wissen, ob er lebt. Dann ist das natürlich auch kein Indiz dafür, dass er nicht lebt, wenn heute jetzt durch diesen Aufruf nichts dabei rumkommt. Ne? Nein, sicher. Man weiß ja nicht, wer zuschaut. Sicher, aber ich denke, vielleicht sind es irgendwo Verwandte oder Freunde, die eben halt wissen, dass er eben halt einen schweren Unfall hatte oder wenn er überlebt hat, ob er gesund ist. Und es war für mich, also es war für mich und auch für meinen Freund, weil das erste Mal, dass wir also so nah an einem Unfall beteiligt waren, beziehungsweise helfen konnten, was ich auch nie gedacht habe, denn aber vielleicht könntest du das ja, wenn dir so sehr viel gelegen ist daran, über die Polizei vielleicht rauskriegen, über die Autobahnpolizei. Ja, ich weiß nicht, ob sie Auskünfte geben. Das weiß ich auch nicht, aber die könnten ja vielleicht eine Information von dir weiterreichen an den Verkehrsteilnehmer. Wäre zumindest vielleicht eine Möglichkeit oder mal ein Versuch wert, das so zu machen. Ja. Aber vielleicht hat er persönlich ja sogar heute Nacht zugeschaut. Ja. Oder zugehört, er hört jetzt zu. Ja. Und dann würden wir natürlich gerne den Kontakt knüpfen. Gut, das wäre super. Und das wäre sehr schön, wenn es ihm wieder gut ginge und er alles überstanden hat. Das klang ja sehr, sehr schlimm, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Berlin, Schweiz, 27.03. oder 28.03. voriges Jahr in Thüringen, Autobahn. Ja, richtig. Drücken wir mal die Daumen. Okay. Gemeinsam. Gut. Annette, wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich André und André ist 19. Ja, schönen guten Tag, Domian. Guten Tag, André. Wen möchtest du denn gerne wiedersehen? Ja, ich möchte sehr gerne meine Ex-Freundin wiedersehen. Deine Ex-Freundin? Wie lange ist sie denn jetzt schon Ex von dir? Oh, 2 Wochen circa. Ach, erst? Ja. Erst, und wie lange wart ihr zusammen? Wir waren jetzt, also Ende dieses Monats, waren wir 1 Jahr zusammen. Naja, immerhin. Mhm. Und jetzt seid ihr zwei Wochen getrennt. Ja. Warum getrennt? Ja, warum? Also ich muss dazu sagen, sie ist 16 und bekommt ein Kind von mir. Mhm. Und seit die Mutter das weiß, ist Schluss zwischen uns beiden. Mhm. Mhm. Also ich sage mal, die Mutter hat was damit zu tun, also dass zwischen uns beiden jetzt Schluss ist. Also du meinst, dass sie dahin getrieben wurde, deine Freundin? Ja, genau. Wie kam es denn dann überhaupt zu dem Schluss? Gab es eine Auseinandersetzung, ein Gespräch zwischen euch beiden oder ist es einfach so eingeschlafen? Nein, also es war so, sie hatte mich angerufen, hat gesagt, ihre Mutter hat den Mutterpass von ihr gefunden, weil sie hatten es erst geheim gehalten, also vor ihren Eltern. Meine Eltern sind da so, also die waren ganz offen damit, also die hatten da nichts gegen. Ne? Und ja, auf jeden Fall hatte sie angerufen und sagte mir das und dann an den gleichen Tag hat sie auch dann Schluss gemacht per Telefon. Wie hat sie das denn begründet? Am Telefon dann? Sie meinte denn einfach nur so, ja, sie wird mich nicht mehr lieben. Von heute auf morgen. Glaubst du aber nicht? Nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Sie hat mir Sachen an den Kopf geschmissen und so ist sie gar nicht. Also ihre Eltern saßen auch daneben, das habe ich denn rausgekriegt, dass ihre Eltern sogar daneben saßen, wo sie mich angerufen hatte. Ja. Also du meinst, dass sie wirklich ein Spielball der Eltern ist im Moment oder der Mutter? Ja. Und eine Marionette quasi. Also ich sage mal, die Mutter sitzt sie ziemlich unter Druck. Das hatte sie mir auch schon so erzählt, und bevor Schluss war, also dass sie unter Druck gesetzt wird in letzter Zeit und so. In der wievielten Woche ist sie denn schwanger? Sie ist in der 8. Woche. In der 8. Woche schwanger. Warum habt ihr das so geheim gehalten? Ja, weil die Mutter früher also gesagt hat, wenn wir mit dem Kind ankommen würden, die würde, wie soll man sagen, also ziemlich sauer sein dann. Weil wir sollten mal an unsere Zukunft denken und wir würden uns alles versauen und verbauen und dies und das. Und deine Freundin war sich aber sicher, dass sie das Kind haben möchte? Ja. Und du warst auch dafür, du hast auch gesagt, okay, nun ist es geschehen, nun wollen wir auch dazu stehen. Ja. So und die Beziehung eigentlich war gut und liebevoll, dass du denkst, irgendwie hätten wir das schon geschafft. Also das hätten wir auch geschafft, weil wir haben Unterstützung, also wir hätten Unterstützung von meinen Eltern auf jeden Fall. Ne? Was sagen denn jetzt deine Eltern zu der doch sehr ungewöhnlichen Entwicklung? Oh, was sagen meine Eltern dazu? Ja, die finden es auch ziemlich schade, sagen wir mal so. Und, ja, hast du denn jetzt schon irgendwelche Sachen unternommen, um wieder an sie ranzukommen? Hast du ihr geschrieben, hast du nochmal versucht anzurufen oder irgendwas? Also ich habe auf jeden Fall Sachen unternommen. Also sie macht auch Praktikum im Kindergarten. Und da war ich ein paar Mal und habe versucht, mit ihr zu reden. Sie blockt natürlich ganz ab, also, ne? Also lässt sich nicht mit sich reden und so. Ich habe per Telefon versucht. Ich war bei ihr zu Hause. Mhm. Die Mutter hat mich nur angeschnauzt an der Tür. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ja, Katharina, so heißt meine Freundin. Mhm. Ich habe gesagt, sie braucht Unterstützung von mir. Mhm. Und da sagte die Mutter, was, von dir oder so? Von dir doch nicht oder so. Ne? Was für eine Befürchtung hast du? Hast du die Befürchtung, dass die Eltern sie vielleicht mehr oder weniger zwingen zu einer Abtreibung? Nein, das haben sie nicht gemacht. Also das haben sie gleich am Anfang an nicht gemacht. Also dass sie gesagt haben oder so, sie soll abtreiben oder so. Also die Mutter will auch wohl, dass sie das Kind bekommt. Da bist du sicher? Ja. Mhm. Denn in den 2 Wochen kann ja nur schon einiges passiert sein jetzt, ne? Also nee, da bin ich mir immer noch sicher. Mhm. Mhm. Und ich habe heute auch gerade noch erfahren von einer guten Freundin von ihr, die auch da Praktikum macht, erstmal, dass sie da rausgeflogen ist bei dem Praktikum, mhm. seit das mit dem Kind so erfahren wurde. Mhm. Von allen. Mhm. Und dass sie jetzt ins Mutter-Kind-Heim sollte oder sowas. Also das habe ich heute erfahren. Wie, jetzt schon? Ja, also die soll da jetzt wo reinkommen, hätte die Katharina zu ihrer Freundin gesagt, also vor kurzem, mhm. wo es noch nicht ganz feststand. Das ist aber jetzt völlig wurscht, was ja. da jetzt wichtig ist im Prinzip nur, jetzt auch, das ja der Grund deines Anrufes, dass ihr beide wieder in Kontakt kommt. Ja. Dass, wenn es eine Liebe zwischen euch gibt und mhm. die scheint es zu geben, dass die wieder gelebt werden kann. Mhm. Und dass das Kind, für das ihr euch nun alle offensichtlich entschieden habt, ja. dann auch einen, auch Eltern hat, ne? Hm. Und in guten Verhältnissen aufwachsen kann. Ja. Ich glaube, der Ratschlag, den ich vorhin so ein bisschen im Kopf hatte, ist nicht so effektiv, wenn du doch nochmal versuchen würdest, mit den Eltern zu reden. Hm. Was denkst du dazu? Ja, also ich kann es versuchen. Also ich weiß nicht, ob das was bringt. Ne? Mhm. Weil die Mutter stellt sich stur. Ne? Also der Vater ist da nicht so, aber die Mutter. Gab es denn schon mal die Überlegung, muss ja irgendwie miteinander reden. Es ist ja nur eine ernste Situation eingetreten. Da kann man nicht einfach nur so drüber hinweggehen. Deswegen bist du der Vater. Dass deine Eltern vielleicht nur versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen? Ja, also da habe ich mit meinen Eltern schon drüber geredet. Mhm. Und meine Eltern meinen, ja, die wissen nicht, ob das was bringen sollte. Ne? Ja, versuchen. Mhm. Also das meine ich auch. Ne? Also du mit dem Mädchen, mit Katharina heißt sie, sagst ja. du, ne? Das scheint ja nicht zu klappen, weil sie so instrumentalisiert ist, sage ich jetzt mal, von ihren Eltern. Aber dann muss man das auf höherer Ebene vielleicht versuchen. Mhm. Ich würde an eurer Stelle wirklich auch alles jetzt versuchen, was irgend möglich ist, um Kontakte zu knüpfen. Ja, also ich verstehe auch nicht ganz, warum sie jetzt, also das muss was mit ihrer Mutter zu tun haben, dass sie mhm. Schluss gemacht hat, weil wir haben so schöne Zeiten miteinander also, gehabt. Ich will dir aber auch sagen, André, auch wenn das Mädel erst 16 Jahre alt ist, ja. Ich finde es auch, es zeugt nicht gerade von großer Willensstärke und von einem geraden Charakter, dass sie sich jetzt so von ihrer Mutter beeinflussen lässt oder von den Eltern, wenn sie dich wirklich liebt. Dass sie nur wegen der Eltern Schluss macht, sie ist ja nun immerhin auch schon 16 Jahre alt. Ne? Mhm. Möchtest du vielleicht ja dieses Forum auch nutzen, das Fernsehen, das Radio, um, sollte sie zufälligerweise zuhören heute Nacht, um sie nochmal anzusprechen? Ja, gerne. Dann mach das jetzt. Ja, also Katharina, wenn du diese Sendung siehst oder hörst, ich bitte dich, nimm mit mir Kontakt auf und lass uns wenigstens reden, auch wenn wir nur Freunde bleiben würden. Also es ist Also mir ist es sehr wichtig, auch wegen das Kind mhm. und wegen dir ganz alleine. Also André, und grüß herzlich deine Eltern von mir mhm. und richte doch auch aus, dass ihr vielleicht wirklich gemeinsam nochmal drüber nachdenken solltet, dass deine Eltern mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Mhm. Ja? Mhm. Ich drücke die Daumen. Okay, ich danke dir. Dumme, alles Gute. Ja. Tschüss. Mach weiter so. Ja, tschüss. Diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Wir haben ja vorige Woche die Sendung gehabt, diesen Menschen möchte ich überhaupt gar nicht gerne wiedersehen, aber... Und jetzt machen wir die Umkehr, den Umkehrschluss. Diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Irgendjemanden, den ihr vielleicht in der Vergangenheit mal getroffen habt, mit dem ihr Extremes erlebt habt. Und die Geschichte ist gut ausgegangen oder sie ist sehr schlecht ausgegangen. Und das Schicksal hat euch irgendwie auseinandergetrieben und ihr grübelt heute oft darüber nach und denkt, Mensch, wenn ich den nochmal wiedersehen würde, ich würde mich bei dem bedanken, vielleicht bei einem Lebensretter. Oder ich würde... Nehmen wir das Beispiel ein Lehrer, ich würde dem mal so richtig den Marsch blasen und dem mal richtig die Meinung sagen, was der mit mir damals angestellt hat, damals, als ich mich noch nicht getraut habe, mich zu wehren. Also, wenn ihr mir von solchen Geschichten aus eurem Leben erzählen wollt, ruft mich an 0800 5678 111 oder faxt ganz einfach, auch eine kostenfreie Nummer 0800 5678 110. Stefan begrüße ich jetzt herzlich und Stefan ist 28 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, also meine Geschichte hat was ein bisschen was mit Fußball zu tun. Mit Fußball? Ja, ja. Das war letztes Jahr im Juni. Ja. Es hat Fortuna Düsseldorf, mein leider trauernder Verein in der dritten Liga, sein letztes Heimspiel in der zweiten Liga gehabt, und zwar gegen Energie Cottbus. So, und auch nach Niederlagen, damals war es ein 0-3 zu Hause, habe ich es also immer noch so gehalten, dass ich immer zum Ausgang der Spieler gepilgert bin und mir mein Trikot habe voll malen lassen von dem. Ja, und da habe ich dann sie gesehen. Sie. Und da hat dann meine Kinder, da hat dann so sozusagen ein neues Kellergeschoss fürs Rheinstadion gebaut, weil ich bin also ein bisschen Luft weggeblieben. Ja, wo war sie? Sie saß, stand? Sie saß nicht, sie war auch beim Spielerausgang vom Rheinstadion. Ja. Und allerdings, sie war im Cottbus-Trikot da, sie kam aus Cottbus. Also kein Fortuna-Fan? Nee, aber das war ja auch egal. Trotzdem fandst du sie nett? Ich fand sie super nett. Und ich hab mich sogar getraut, sie anzusprechen. Ach. Und wir haben uns also auch ein Stündchen nett unterhalten. Ja. Allerdings ist dann der Fanbus abgefahren und wir hatten uns dann also jeweils unsere Autogramme geholt. Es gibt sogar ein gemeinsames Foto. Aber ich war natürlich so dumm und habe mir ihre Telefonnummer nicht geben lassen. Wie dumm? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber hallo, wie dumm. Aber ich bin ja nicht irgendwie jemand, der keine Initiative zeigt. Also doch nicht so ganz dumm. Nee, also ich habe mich wirklich bemüht in der Zwischenzeit, ehrlich. Ja, was hast du gemacht? Erklär mir kurz, wie es dazu gekommen ist, dass ihr eure Telefonnummer nicht ausgetauscht habt. Ja, ich weiß nicht. Liegt also das nicht nahe in dem Moment? Ja, klar liegt das in dem Moment nahe. Wir haben uns auch super nett, also auch so Sachen über Sachen außerhalb vom Fußball unterhalten. Und ja, es war einfach meine Dummheit, schlicht und ergreifend. Und sie hat auch nicht, aber ihre ja auch, ne? Sie hat ja auch nichts gesagt. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, als sie da losmarschiert sind, musste das ziemlich schnell gehen, weil der Bus stand dann auf einmal da. Weißt du denn zumindest ihren Namen? Sie heißt Sabrina. Sabrina? Ja. Okay, was hast du noch unternommen, um Sabrina zu finden? Eine ganze Menge. Also ich habe mittlerweile 8 Heimspiele von Fortuna Düsseldorf, sage ich schon, von Energie Cottbus gesehen. Bin also extra, also 8 Mal nach Cottbus gefahren. Das sind wie viele Kilometer weg von Düsseldorf? Gute Frage, ist halt in der Lausitz, ne? Eine ganze Menge, ne? Ja, ich weiß, dass so 600, 700 Kilometer dürfen es ungefähr sein. Ja. Dann halt dann zu den Heimspielen hingefahren und hab dann also auch da die örtliche Presse dann versucht für mich zu gewinnen. Ehrlich? Ja, also haben die das Foto veröffentlicht? Nee, leider nicht. Also ich habe an die Bildzeitung von Cottbus geschrieben und ich habe auch da an diese Käsebällchen geschrieben und ich habe da versucht, die Lokalsender zu mobilisieren. Der Stadionsprecher war der Einzige, der mir da so ein bisschen geholfen hat. Ja. Wobei die allerdings in Cottbus keine Anzeigentafel haben, wo Bilder dann gezeigt werden können. Aber er hat zumindest den Namen genannt und hat gesagt, wir suchen hier eine Sabrina. Genau. Die in Düsseldorf war voriges Jahr. Genau. Und ich war ja auch mit meinem Düsseldorf-Trikot, also 8-mal im Cottbusser Stadion der Freundschaft. Ja. Bezeichnenderweise heißt es ja so. Ja. Und ja. Und nichts ist geschehen? Nichts ist geschehen. Das heißt, Sabrina war dann bei den Heimspielen überhaupt nicht vor Ort? Das weiß ich nicht. Also ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe mir dann von Eduard Geier 8-mal ein Autogramm geholt, nach jeweils einem Spiel. Wer ist Eduard Geier? Das ist der Trainer von Energie Cottbus. Achso, nein, das ist eine kleine Bildungslücke. Ich bitte um Verzeihung. Ach, ich verzeihe dir, das ist kein Problem. Eduard Geier. Genau. Und da habe ich mir dann also 8-mal auf selbe Trikot ein Autogramm geholt und irgendwann kannte er mich dann persönlich. Aber Eduard Geier kennt Sabrina auch nicht? Nee, natürlich nicht. Aber was will man machen, ne? Ja, das war wirklich ein Problem jetzt. Ich meine, jetzt haben wir natürlich eine wunderbare Chance, nochmal so richtig diesen Fall publik zu machen. Du bist gerade dabei. Ja. Cottbus, wie hat sie denn in dem kurzen Gespräch, das ihr geführt habt, na immerhin hat es eine Stunde gedauert, erzählt, wo sie genau wohnt? Wohnt sie direkt in Cottbus oder auf dem Land? Direkt in Cottbus. Direkt in Cottbus. Hat sie mir gesagt, sie wohnt auch nicht weit vom Stadion weg. Und es ist natürlich doof, wenn ich da an ihrer Haustür anklinge und frage, ob die Sabrina da ist. Ne? Also ihr Cottbusser. Alle Sabrinas, ne, wenn man die Mehrzahl so nennen darf. Genau, Sabrina müsste jetzt 18 Jahre alt sein. Ja. Ist ungefähr 1,68 groß. Hatte damals dunkelblonde, so leicht bräunliche Haare mit Strähnen, die so ein bisschen pagenschnittmäßig waren, die allerdings ein bisschen weiter vom Kopf weggingen dann. Wunderschöne braune Augen. Also sie muss ein richtiger Fußballfan sein, sonst wäre sie nicht mehr nach Düsseldorf gefahren. Sie ist ein absoluter Fußballfan. Also ihr Trikot, hätte ich jetzt fast gesagt, war noch verschmierter als meins. Ja. Das Autogramm. Das muss doch zu finden sein, das Mädchen, Mensch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich war ja, wie gesagt, sogar immer hinterm Stadion dann in Cottbus. Ja. Und habe dann da also das versucht, die nächste Aktion, die ich jetzt vorhabe. Also gestern war ich also nicht in Cottbus, da hatten wir zwar ein Heimspiel, aber ich fahre in 2 Wochen wieder hin. Du wirst noch zu einem richtigen Cottbus-Fan, ne? Ja, ich habe also schon zu der Mitarbeiterin gesagt, mit der ich vorhin gesprochen habe, ich überlege mir ernsthaft eine Dauerkarte fürs nächste Jahr zu kaufen. Zieh doch noch Cottbus. Naja, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben dann. Gut. Sabrina, bitte melde dich. Ja, bitte melde dich. Melde dich hier bei uns, damit der Stefan mit dir in Kontakt treten kann. Der ist ja nun vollkommen durch den Wind wegen dir. Ja, also es vergeht kein Tag, wo ich nicht mindestens einmal an sie denke. Das heißt, du glaubst seitdem hundertprozentig an die Liebe auf den ersten Blick? Das ist aber mal mit Sicherheit, ja. Und du bist auch, hoffe ich mal, gehe ich von aus, solo derzeit? Ja, ja, klar. Ein Single, sonst ging das nicht. Nee, war ich auch damals schon. Ja. Was hat dich denn so fasziniert an Sabrina damals, innerhalb dieser einen Stunde? Ja, es gibt ja dieses berühmte Lied von Klaus Lage, ne? Da hat es Zoom gemacht, allerdings nicht beim 1001. Mal berühren. Ich wollte sagen, das ist halt. Kann man gar nicht so sagen wahrscheinlich. Das ist einfach gut. Also in meinem Bauch, da hat sich dann quasi ein Rudel Schmetterlinge selbstständig gemacht, als ich sie gesehen habe. Mensch, Sabrina, hier in Nordrhein-Westfalen sitzt ein junger Mann, der ist super verliebt in dich. Ja. Das Glück auf Erden wartet in Nordrhein-Westfalen auf dich. Also ich habe, wie gesagt, es gibt ein Foto von ihr und mir. Ja. Und wir haben sogar unsere Schals getauscht. Also ich habe ihr einen Fortuna Düsseldorf Schal gegeben. Ja. Und ich habe jetzt halt einen Kontoschal. Und gesagt, mit meinem Equipment, also Fortuna-Trikot und so weiter. Also wenn sie jetzt dabei ist hier bei unserer Sendung, hat sie das natürlich ja schon direkt kapiert, dass du es bist. Es geht ja jetzt nur noch darum, wenn es vielleicht jemand hört, der Sabrina kennt, ne? Und der sagen könnte, das könnte unsere Sabrina sein, von der Stefan, von worüber Stefan da gerade redet. Ja. Ne? Also ich meine, ich kann mich auch noch mal ganz kurz beschreiben. Ja. Ich bin also 1,76 groß, also etwa 10 cm größer als sie. Hatte damals, für meine Verhältnisse lange, also rötlich blonde Haare. Also so halt, dass ich mir vorne eine Tolle nach oben gekämmt habe. Und hatte halt mein Fortuna-Trikot an und habe mich also sehr, sehr angerichtet und nett mit ihr unterhalten. Gut. Ich bin sogar höflich geblieben. Also, wenn sich irgendwas tut, du kriegst natürlich Bescheid. Ja. Und euch anderen halten wir auf dem Laufenden. Falls sich hier jemand zusammenfindet, werden wir euch natürlich gerne darüber informieren. Ja, also wenn da irgendwas jetzt positives Feedback kommen sollte, rufen wir dich natürlich gnadenlos an. Genau. In tiefer Nacht dürfen wir, ne? Also, ja klar, kein Problem. Also ich kann dir auch schon mal Folgendes sagen. Nächste Aktion ist jetzt so geplant, es ist dann vorläufig auch das letzte, weil die Saison ist ja fast zu Ende. Ja. Ich habe jetzt also ein überdimensionales, habe ich jetzt einen Auftrag gegeben bei einem Fotostudio hier nebenan. Die machen jetzt so ein 1 Meter mal 1 Meter großes Foto, also Abzug davon, von dem Foto. Und damit renne ich dann halt einfach durchs Stadion. Ja, gang los. Ja. Vielleicht solltest du, wenn es im Stadion nicht funktioniert, auch noch durch Cottbus. Cottbus ist ja nicht so riesengroß, vielleicht auch noch mit dem Plakat gehen. Ja, übrigens, nur damit du weißt, wer Cottbus ist. Cottbus ist der Verein, wo damals der Spieler das T-Shirt da hoch hatte und Jude drunter stand. Ah ja. Erinnerst du dich? Nee, erinnere ich mich nicht, aber gut. Du magst echt. Ich kenne ja, wie viele Geier, ne? Eduard Geier. Nein, den kann ich auch nicht. Jeder Geier nur mit Y. Stefan, wir hoffen, ne? Ich auch. Okay, tschö. Danke, Dorian. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Norbert. Norbert ist 72 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Wen möchtest du denn gerne wiedersehen? Ja, den heutigen Papst. Den heutigen Papst? Ja, das ist also eine ganz komische Sache. Ich war mit meiner Familie, ich glaube es war 78. Ja. Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern, im Bayerischen Wald. Ja. Ganz dicht bei Haag hieß der Ort und ganz dicht bei Passau. Und und mit dem dortigen Pfarrer, dem katholischen Pfarrer, hatte ich mich dann öfter unterhalten, weil wir so eine Mischfamilie sind, katholisch zur Hälfte und die Hälfte evangelisch. Und es war so lustig, dass er sich über die Bayern beklagte, dass sie so eine furchtbare Sprache hätten und er die meisten nicht verstehen könnte. Und ich als Preuß habe die alle immer verstanden, auch ihn. Ne? Naja, jedenfalls sagte eines Tages unsere Wirtin, übrigens, das wollte ich Ihnen sagen, wir haben jetzt einen polnischen Bischof hier bei uns diese Woche, bei uns in dem Ort. Ich sag so. Zu Gast einfach so. Bitte? Zu Gast. Ja, zu Gast. Also es war im Grunde genommen der Kardinal Wojtyla aus Krakau. Ja. Und da habe ich noch so von meiner Familie gedacht, also auf jeden Fall diesen Sonntag gehen wir in die Kirche, er sollte nämlich eine Messe halten, die wollten eine Prozession machen vom Pfarrhaus zur Kirche. Und das wird vielleicht mal der Nachfolger von Wyszynski, weil er ja der Ranghöchste nach dem Primasch von Polen war. Ja, ja. Wyszynski war damals auch ziemlich krank. Naja, ja. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe gefilmt. Ich habe so eine ziemlich große Super-8-Kamera. Und habe ihn dann gefilmt, die ganze Prozession hin und dann in die Kirche rein. In der Kirche habe ich allerdings nicht gefilmt. Und er hat dann die Messe gemacht. Und auf Deutsch wahrscheinlich? Er spricht ja sehr gut Deutsch. Und hat recht gut Deutsch gesprochen auch. Hat von der Völkerverständigung gesprochen zwischen Deutschen und Polen, sich gegenseitig was zu vergeben hätten, alle beide. Und das hat mir recht gut gefallen. Naja. Und damit war eigentlich zunächst erstmal die Sache abgeschlossen und am Montag, also nach folgenden Tag, wollte ich zum Sportplatz rüber, das war hinter der Kirche, ich wohnte vor der Kirche und nahm dann so meine Kamera mit dem Einwandstativ auf die Schulter und lief dann nur vorbei und wie ich um die Ecke komme, steht da nun dieser polnische Bischof mit dem Pfarrer, Ich grüße so rüber und er hebt den Hand und sagt, Sie haben mich gestern gefilmt. Stimmt das? Ja, sag ich, das war ich. Ah ja, sagt er, sind von der Presse. Ich sage, die Kamera ist nur so groß und ich bin hier im Urlaub. Ach ja, sagt er, wo kommen Sie denn her? Ich sage, aus dem hohen Norden Preußen. Ich sage, also in der Nähe von Hannover. Ein kleiner Ort noch östlich von Hannover. Hannover? Sagt er da. Ach ja, Diözese Hildesheim, das wusste er. Das ist erstaunlich. Ja, das ist erstaunlich. Ja, und dann fragen wir noch so das eine und andere über die Völkerverständigung. Ich sage mal, meine Vorfahren kommen aus Posen, meine Frau kommt aus Pommern. Also wir haben auch Verbindung mit gerade mit Polen. Naja, und dann sage ich, aber jetzt würde ich Sie auch gerne was fragen. Wieso kommen Sie in diesen kleinen 200-Seelen-Ort und wohnen hier 7 Tage? Und warum nicht bei Ihrem Amtsbruder unten in Passau? Der ist ja auch Bischof. Oh, sagt er, da war ich. Da war ich schon. Aber wir beide, und dann nickte er zu dem Verein, wir waren nämlich auf demselben Priesterseminar. Ach so, also alte Freunde. Ja, alte Freunde. Und ich habe nachher dann auch zu Hause gesagt, ich sage, also dieser Mann hat eine Ausstrahlung. Da musst du doch. Unglaublich, so was Menschliches. Da musst du doch, Norbert, es hat dann ja nicht mehr lange gedauert, dann war er Papst. Ja, das ist ja. Da musst du doch aus allen Schuhen gefallen sein. Ja, das ist ja das. Ich hatte die Filme noch nicht mal geschnitten und geklebt. Ich war dann also wieder hier bei uns zu Hause, wo ich wieder war. Ne? Hatte ich also noch nicht geklebt. Da wird dann nun also die Papstwahl gemacht. Und ich denke, ich gucke mich da ist das dieser Kardinal aus mit dem du im Urlaub geplaudert hast. Mit dem ich da gesprochen habe. Der wurde nun also zum Papst geweiht. Der wurde also nicht ein Nachfolger von Wyszynski, sondern wurde nun sein oberster Schiff. Ne? Könnte mir vorstellen, wenn man so ein Erlebnis mit jemandem mal hatte, der später so unglaublich prominent wird, dass man die Laufbahn dieses Menschen dann noch mit einer Besonderheit verfolgt, mit einem besonderen Augenmerk verfolgt. Ne? Ja. Also wenn du den jetzt im Fernsehen siehst, gehen immer sicher die Bilder von damals noch so vor dir ab. Genau. Ne? Weil wenn man groß gezeigt wird im Fernsehen, dieses liebevolle Gesicht, also ich kann euch das nur sagen, die ihr ihn nicht näher kennt, der hat so eine warme, menschliche, wunderbare Ausstrahlung, der Mann. Ich bin ja auch nicht mit allen, ich bin also Katholik, aber ich bin nicht, also zum Beispiel mit der Verhütung bin ich also nicht seiner Meinung, aber in vielen Dingen eben doch. Und dann, ja klar, ich habe ihn besonders im Blickfeld, so wie du das eben sagst. Wie empfindest du das denn? Er ist ja nun ein sehr kranker Mann. Ja. Und er war neulich auf großer Reise wieder mal. Ja. Wenn man diese Bilder im Fernsehen sieht, also mir als Nicht-Katholik geht das ja schon ziemlich nahe, wie sehr er sich auch zu quälen scheint. Ne? Ja. Dennoch macht er das ja. Wie empfindest du das? Ich finde das ganz toll, besonders jetzt seine letzte Reise in den Nahen Osten, wie er mit allen anderen Glaubensleuten Kontakt aufgenommen hat, mit den Moslems, mit den Juden. Dann fand ich also auch ganz toll sein Mea Culpa, also dieses Bekenntnis der Schuld der katholischen Kirche den Juden gegenüber und anderen eben auch, da waren ja eingeschlossen auch die Kreuzzüge, und die Fehler, die die katholische Kirche im Laufe ihrer Geschichte gemacht hat. Ich fand das ganz toll, dieser Mann ist... Also du bist ein, kann man sagen, jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt, ein Papst-Fan. Siehst du ihn dennoch kritisch, was einzelne Punkte angeht? Ja, also das, was ich nur nicht teile, zum Beispiel, weil ich meine heute, dass, gut, wenn ich nach der Bibel lebe, darf ich also auch mich verhüten, aber im Grunde genommen ist das sicherlich nicht mehr in die Zeit passend. Und die katholische Kirche sollte sich da vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch ranhalten. Das tut ja die Deutsche Bischofskonferenz auch. Wir haben ja diese Diskussion im Paragraphen 218 jetzt gerade gehabt. Aber es ist so, dieser Mann ist so umfassend toll. Manchmal überlegt man ja auch, unter welchen Zwängen er steht. Ja. Vielleicht würde er, wenn er könnte, auch anders reden oder vielleicht liberaler sein. Vielleicht ist die... Nein, er ist ein konsequenter Christ, das würde ich schon sagen. Das Leben nach der Bibel ist uns ja aufgegeben als Christen und das tut er auch. Insofern muss er das wohl auch als Oberster Hirte in der katholischen Kirche. Aber beispielsweise würden die Homosexuellen auf der ganzen Welt es auch lieber sehen, wenn der konsequente Christ die Liebe wirklich als oberstes Gebot sehen würde und nicht irgendwelche Moralkategorien. Ja, natürlich ist es aber so, Jürgen, dass in der Bibel ganz klar steht, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und insofern kann er das nicht anders. Was ist das für eine Aussage? Aus welcher Zeit? Das Kriterium als Christ, sage ich als Nicht-Christ, aber ich war es ja auch lang genug, ist die Liebe. Ja. Und nichts anderes. Ob Männchen und Männchen, ob Weibchen und Weibchen, ist es völlig egal, ne? Also das mit der Liebe ist völlig klar. Und ich würde nie, obwohl ich also nicht homosexuell bin, ich würde also nie einen deswegen verurteilen, weil er nun also gleichgeschlechtlich liebt. Aber er lebt also außerhalb der Regeln. Das ist also aber sicherlich wahr. Das kann ich nicht also gut reden. Nur aber auch gar nicht, ich würde ihn akzeptieren. Ne? Ja, ist auch gar nicht unser Thema jetzt heute Abend. Du hast mir auch angerufen zu unserem Thema. Diese Menschen würde ich gerne mal wiedersehen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ne? Ja, nun bin ich also noch nicht mehr so ganz gesund. Ja. Ich meine, gut, da hinten könnte ich ja mit dem Zug runterfahren und so. Es gibt das also auch ich wäre neugierig, ob er sich nochmal an mich entsinnen kann. Aber ich möchte meinen, ja, dass er sich an dieses Ereignis erinnert. Denn er hatte mich angesprochen. Ich hatte ja nur gegrüßt, wollte ja im Grunde genommen vorbeigehen. Und dann sprach er mich an und dann kam dieses Gespräch zustande, indem ich mich dann eben auch mit ihm unterhielt über Dinge, die jetzt also über das weitergehen, als ich ihn fotografiert habe. Es gab noch nie so die Idee deinerseits in den letzten Jahren zu diesen großen Allianzen mal zu fahren, in der Hoffnung, dass du ein paar Worte mit ihm reden kannst. Ich habe öfter daran gedacht, aber ich habe gedacht, dieser Mann hat so viele Motoren, natürlich, da wird er so ein bisschen wie mich. Halt es in gutem, stillen Gedenken, was du erlebt hast, und begleite ihn ganz einfach dann über das Fernsehen und das nehme an seinem Leben auch teil. Ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich natürlich auch die Gelegenheit, wenn mir das Leben noch das bringen sollte, würde ich also versuchen, ihn anzusprechen. Mhm. Aber ob das dazu kommt, das, da habe ich eigentlich in Zweifel. Nicht? Ich danke für den Anruf und für die nette Geschichte. Domian, ganz zum Schluss. Ja. Du machst das ganz toll und ich bin eigentlich ständiger Gast, wenn ich kann, deine Sendung zu hören. Ich finde das toll, wie du Menschen Ratschläge gibst, wie du aber auch knallhart Dinge verurteilst, die verurteilenswert sind. Und ich muss sagen, dass ich das bewundere, wie du das machst. Vielen Dank. Hervorragend. Und eins vielleicht noch, vielleicht solltest du mal Leute, die so verzweifelt sind, auch mal darauf hinweisen, dass man im Gebet viel erreichen kann. Christus hat uns gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Und ich habe in meinem Leben, das mir ja schon etwas länger dauert, etliche Male erlebt, dass das Gebet hilft. Norbert, das ist sehr schön, dass du das gesagt hast. Ja. Ich kann es nicht sagen, weil... Habe ich mir gedacht. Ja, weil das wäre unglaubwürdig, wenn ich es sagen würde. Insofern lassen wir es einfach so stehen. Du hast es gesagt und es spricht sicher die Menschen an, die gläubig sind. Und das ist auch gut so. Ja, es sollte vielleicht auch der nicht glaubt. Viele beten ja erst dann, wenn sie in Not sind. Sie können auch mal beten, wenn sie sich freuen. Und aber wenn sie so verzweifelt sind, ich denke mal an diese eine junge Dame, was sich vielleicht noch erinnern, die so verzweifelt war, dass ihre Schwester ihr nicht vergeben wollte. Ja, die hat so bitterlich geweint. Ich danke sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich dir auch. Und wir werden uns immer wieder sehen. Das ist schön. Tschüss, Norbert. Für den Fernseher, gell? Tschüss. Also tschüss, mein Lieber. Auf Wiedersehen. 1.32 Uhr und 51 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Und 4 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow. Domian, heute Nacht heißt unser Thema, diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Welchen Menschen möchtet ihr aus eurem Leben, aus eurer Biografie gerne wiedersehen? Gerne mal nochmal sehen, um ihm das eine oder andere zu sagen, etwas Schönes zu sagen oder vielleicht auch etwas Kritisches zu sagen. Telefonnummer 0800 5678 100. Und jetzt begrüße ich herzlich Marc. Und Marc ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Marc. Ja, mein Anliegen ist eigentlich das. Ich war mal im Urlaub gewesen. Ja. Und habe da die Jenny kennengelernt. Die Jenny? Ja, die wohnt da in Rot. Wo? Und in Rot? In Rot, das ist bei Nürnberg. Ja, und wo warst du im Urlaub? Ja, das war Urlaub auf dem Bauernhof, kann man sagen. Ach so. Über Silvester. War das in Rot? Ja, das war in Rot. Ach, war auf dem Rot. Bauernhof. Ah ja. So richtig mit Scheune und so. Ja. Und das ist jetzt das Anliegen, was ich da habe. Wir haben da über 0 Uhr, haben wir uns in die Scheune verpieselt, sag ich mal. Ich hatte es doch schon wieder im Gespür, wo das Wort Scheune fiel. Du bist mit Jenny also in die Scheune gegangen. Genau. Und das ist da so gewesen, wir haben natürlich Sex gemacht da oben drin. Natürlich, ja. Und zwickt das nicht? Ich muss dich fragen, ich habe noch nie Sex in der Scheune gehabt. Zwickt das nicht am Hintern, das Show und so? Ja, da muss man sich mal eine Decke mitnehmen und das ist ein bisschen warm anziehen und ein bisschen noch ein paar mehr Decken und sowas alles. Also es funktioniert da? Ja, es funktioniert. Ja. Was bloß komisch war, die haben da so ein, ich sag mal, so eine Gabe, was ich wieder sagen soll, die kommen da alle nachts um 12 rein und haben die Scheune geweiht. Das heißt, die kamen da mit einer Kerze, ich sag mal, wie waren da 5 Leute, die Vermieter und sowas alles. Mit der Kerze in die Scheune, das ist aber gewagt. Ja, die tun die so weihen. Die tun da so. Ein Brauch ist das, ein alter Brauch. Ja, das ist wie so ein Brauch, ne? Und naja, dann kommen die erstmal da rein, tun die Scheune weihen und uns haben sie dabei erwischt. Und das Problem ist das jetzt, das ist meine Freundin oder meiner Ex, sag ich mal, das war so eine Urlaubsbekanntschaft. Das war da sowas von peinlich und die geht jetzt, wie gesagt, von Gotteslästerung und sowas alles geht die da jetzt her. Hä? Und einen Tag später hat die sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Moment, langsam. Die Jenny spricht von über Gotteslästerung? Ja, weil wir da jetzt in der Scheune das da rumgemacht haben. Aber die Scheune ist doch ein relativ neutraler Ort, wenn ihr jetzt, das Problem ist ja das gewesen. Ihr wart ja nicht in der Kirche. Ja, in der Kirche waren wir nicht, aber da kamen jetzt hier die 5 Leute rein. Und weil die das weihen wollten. Ja, die wollen das einweihen oder was, ich kenne das nicht aus da unten, ne? Jetzt, und das ganz schlimm, ich meine, das war ganz gut, ich meine, ich bin noch nie erwischt worden dabei und die war das total peinlich. Und, Ist denn jetzt Jenny die Person, die du gerne wiedersehen möchtest? Ja, die hat sich schon nicht mal gemeldet. Wie lange liegt denn dieser Vorfall zurück in der Scheune? Silvester 2000. Das war letztes Silvester? Ja, genau. Ich hab das da bei dir mal gehört, da sollen wir mal Silvester so eine Sexnacht verbringen, da hast du auch mal so ein Thema. Genau, ich habe euch so einen guten Tipp gegeben, ja. Ja, genau, und da müssen wir das mal ausprobieren. Also eine Sexnacht in Rot mit Jenny, ne? Ja. So war's. Und die ist dann irgendwie doch, das ist alles in den Bach runtergegangen. Es ist dann geplatzt. Ja. Das ganze schöne Ereignis. Und du bist dann nach Hause gefahren irgendwann, am anderen Tag. Ja, am 2. Januar sind wir hierher gefahren. Am 10. erst? Am 2. also am 10. Ja, genau. So, und... Und ich hab da im Februar nochmal angerufen, aber das ist alles so heimtückisch da. Die wollte auch nicht reden, die hat sich total blamiert. Die ist so 3 Jahre jünger wie ich gewesen. Naja, du bist 23 und sie war dann 20. Jetzt habe ich ganz am Anfang nicht so ganz registriert, diese Jenny hast du da auch kurz vorher kennengelernt, ne? Ja, das war die Tochter von der Vermieterin. Mhm. Also hast du dich denn in Jenny verknallt, kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen. Ja. So ein bisschen, so eine Urlaubsbekanntschaft mal. Und die will ich mal ganz gerne wiedersehen da oben. Was? In der Scheune. Na, die Jenny wird sich bedanken, nochmal mit in die Scheune zu gehen. Wie weit wart ihr denn überhaupt gekommen, bevor die dann zum Weihen kamen? Ja, ich sag mal, wir waren voll dabei. Wir wollten 0 Uhr abends alles abpassen und so. Ja, so wie ich es geraten hatte. Und das hat er so, wie mal rum, kamen die dann 5 nach da rein, ne? Ja, also Marc, unsere Leitung ist sehr schlecht, aber ich glaube, wir haben das alles gut verstanden. Es geht also um Jenny. Jenny in einem Dorf, das heißt Rot. Ja. Ne? Und die möchtest du gerne wieder treffen, wiedersehen. Ich hoffe, dass sie das vielleicht mal hört, die weiß sofort Bescheid. Ja. Und ich rufe nochmal an, das sage ich ihr, das verspreche ich ihr jetzt. Das versprichst du, aber sie soll ein Signal geben, ne? Ja, sie soll nicht so heimtückisch da im Hinterleben leben. Naja. Sie soll sich auch mal dazu äußern und mal melden. Ja, so, ja, vielleicht, vielleicht macht sie das hier jetzt auch. Ja, gut. Gut, Marc, tschüss. Jo, danke. Tschüss. Wisst ihr eigentlich, was morgen um 20 Uhr in der Stadtbücherei in Gladbeck los ist? Um 20 Uhr? Um 20 Uhr sind dort zu Gast Hella von Sinnen und Jürgen Domian. In Gladbeck, 20 Uhr morgen in der Stadtbücherei. Volker ist jetzt dran und Volker ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Volker. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Auch nicht so eine dolle Leitung, aber wir werden es versuchen. Gut. Wen möchtest du gerne wieder treffen, wiedersehen? Also ich möchte einen Retter von mir wieder retten, um ihm persönlich Dankeschön zu sagen. Ein Retter? Ja, und zwar folgendes. Als ich 7 Jahre alt war, waren wir mit meiner Familie auf dem Campingplatz. Ja. Und nebenbei ist da ein Zoo gewesen. Ein was? Ein Zoo. Ein Zoo. Mit einem Affengehege. Und da drin 3 Schimpansen. Und jetzt musst du dir die Gitterstäbe vorstellen. Und dann 1 bis 1,50 Meter Abstand und davor so eine Absperrung, ne? Und links und rechts an der Seite ein Stahlblech, damit man da nicht reinlaufen kann. Und ich hatte Bonbons dabei und die wollte ich dem Affen geben. Und es ist mir hingefallen. Und dann habe ich rechts unter dem Stahlblech durchgegriffen. Und der Schimpanse hat meinen Arm gepackt, hochgerissen und dabei meinen Arm fast abgerissen. Ne? Der Knochen und der Bizeps waren durch. Und dass ich jetzt noch vollkommen bin, also komplett bin, verdanke ich nur einem jungen Mann, der über diese erste Absperrung drüber gesprungen ist und den Affen geboxt und geschlagen hat, damit er mich loslässt. Der hat den Affen richtig so vis-à-vis angegangen? Ja. Der hat ihn geboxt, so, geschlagen? Hat sofort reagiert. Also ich habe das nur gehört, ich konnte ihn ja nicht sehen. Ich habe das von späteren Erzählungen mitgekriegt. Du warst 7 Jahre, unterstreichen wir nochmal, ne? Du warst ein Kind. Ja. Und er muss sofort reagiert haben, ist dann drüber auf den Schimpansen los, hat den auf seine Arme geschlagen, der hat mich losgelassen und der Schimpanse hat sich ihm zugewendet und hat ihn erwischt. Und zwar hat er ihm die Brust aufgeschrammt. Wie schlimm das war, keine Ahnung. Ich konnte entfernt werden und bin abtransportiert worden ins Krankenhaus. Und hab dann nichts mehr davon gehört. Also ich hab selber... Und deine Eltern haben auch nichts von diesem Mann mehr erfahren? Sie wollten natürlich Kontakt mit ihm aufnehmen, um sich zu bedanken, aber er muss sich um sich selber gekümmert haben. Er war ja auch Besucher da. Und da ist kein Kontakt zustande gekommen, soweit ich das weiß. Ne? Und man... Also diesen Mann hast du wirklich zu verdanken? Wahrscheinlich, dass du deinen Arm noch hast. Ne? Ja, ganz sicher sogar. Ist der Arm wieder richtig hergestellt worden? Oder magst du also da? Ich habe super Glück gehabt. Ich bin ja sofort weggekommen, innerhalb von ein paar Minuten war ich im Krankenhaus. Das Kuriose ist, ich hatte den rechten Arm im Gips, den hatte ich mir gebrochen vorher und lag dann da. Ne? Und der Operateur hat das spitze gemacht. Ich habe zwar jetzt eine Narbe hier, aber na gut, das macht ja nicht. Da kann man mitleben. Nun liegt das Ganze ja schon sehr lange zurück. Ne? Ja. Sehr lange. Aber ich meine, hast du denn irgendwas später, als du älter oder erwachsen warst, nochmal versucht, oder hast du irgendwas unternommen, um an ihn heranzukommen? Nein, leider nicht. Vielleicht könnte man das über das Krankenhaus machen. Vielleicht gibt es so noch Unterlagen. Ich weiß nicht, wie lange die Sachen archiviert werden in... Oder ja, über aber den, das Krankenhaus wird da ja von nichts wissen. Er ist ja auch in ein Krankenhaus eingeliefert worden, vermutlich. Das weiß ich ja nicht, ob er auch ins Krankenhaus gegangen ist, keine Ahnung. Naja, aber du hast doch gerade gesagt, der Affe hätte ihn auch irgendwie an der Brust verletzt. Ja, richtig. Aber wo er in dem Krankenhaus war, überhaupt im Krankenhaus war, das weiß ich nicht. Naja gut, aber irgendwo in der Gegend da. Woher weißt du das eigentlich, dass der Affe ihn an der Brust verletzt hat? Mein Bruder war mit mir da. Ach, der hat das gesehen dann. Und wir kannten auch die Besitzer. Und so haben wir das erfahren. Man könnte es vielleicht aber auch über dieses Tiergehege rauskriegen. Weil da gab es bestimmt auch irgendeine versicherungsrechtliche Geschichte, die sich daran gehängt hat. Könnte ja sein. Ja. Nun liegt es aber alles wirklich lange, lange schon zurück. Sag doch nochmal genau das Jahr und den Ort. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also es muss dann 1984, Anfang 84, denke ich mal. Und das war bei Paderborn. Bei Paderborn, ein Tiergehege, ne? Ja, das ist ein Campingplatz mit einem kleinen Zoo dabei. Ein kleiner Zoo. Tierpark, Ladermann heißt das Ganze. Was würdest du diesen Menschen sagen wollen, wenn du ihm gegenüberstündest? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal denkt man da alle paar Monate, paar Jahre, denkt man da wieder dran, was wohl aus ihm geworden ist überhaupt, das weiß ich auch nicht. Ne? Es kann ja sein, dass er sehr schwer verletzt worden ist, kann ja auch sein. Ich hoffe nicht, also ich glaube es auch, also ich weiß es nicht. Ne? Weil ich würde ihm natürlich danken, ne? Ist ja klar. man denkt da gar nicht richtig drüber nach, was wäre, wenn man nur einen Arm hätte oder so, ne? Ja, ja, ich glaube, es ist auch bestimmt immer so ein Impuls, wenn Leute so Retter nochmal sehen möchten, so wie in deinem Fall auch, dass man ganz einfach nur Danke sagen möchte, ne? Genau. Das wäre eine ganz tolle Tat von ihm. Er hätte ja auch sagen können, innerlich, na komm, egal, was soll ich mein Leben da riskieren? Hätte auch Angst haben können. Natürlich, und zurückweichen. Ja. Was für eine mutige Aktion, sich gegen einen Schimpansen zu stellen. Ja. Ne, das hätte ja wirklich ganz böse ausgehen können. Ist es vielleicht sogar, wollen wir es nicht hoffen. Okay, also auch an dich das Angebot, wenn sich bei uns irgendjemand meldet diesbezüglich, dann werden wir das an dich weiterleiten. Das wäre natürlich super. Das machen wir. Vielleicht hat es ja auch jemand gesehen oder so. Ne? Vielleicht, ja. Kann sich irgendjemand daran erinnern. Oder manchmal sind die Wege ja ganz unterschiedlich, bis dann etwas geschieht und etwas in die Gänge kommt. Genau. Alles Gute. Ja, schön. Tschüss, Volker. Tschüss. Diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Ich würde sehr gerne wiedersehen meinen Direktor vom Grotenbach-Gymnasium in Gummersbach, Horst Kienbaum. Dieser Mann ist leider verstorben. Der hat mir damals eine ganz große Chance eröffnet, nämlich mit 18 Jahren auf ein humanistisches Gymnasium zu gehen. Mit einer Vorbildung, die eigentlich gar nicht geeignet war für eine gymnasiale Laufbahn in der Oberstufe. Er hat zu mir damals gesagt, ich weiß es noch ganz genau, ich saß bei ihm im Büro, er sagte, formal haben Sie die Möglichkeit, in die Oberstufe zu gehen. Wir hatten so einen Fall noch nie. Ich gebe Ihnen die Chance. Sie müssen sehr viel lernen, aber ich gebe Ihnen die Chance. Ich würde ihm gerne nochmal richtig Dankeschön sagen. Ich habe es leider versäumt und dann habe ich die Nachricht erfahren, dass er verstorben ist. Es tut mir sehr leid. Steffi, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Steffi. Ja, also ich würde gern meinen Vater wiedersehen. Und zwar ist der vor circa 10 Jahren abgehauen. Er war wohl spielsüchtig. Also ich kann das alles nicht so ganz nachvollziehen, weil halt viele Lücken eigentlich da sind. Es ist halt nur so gewesen, dass er Geschäftsführer von einem Hotel war. Mhm. Und von heute auf morgen einfach weg war. Mhm. Habt ihr damals alle in einer Familie gelebt, oder? Ja. Ja. Ja, also meine Mutter und mein Bruder, und er ist 4 Jahre jünger als ich. Mhm. Ja, mein Vater und ich. Von heute auf morgen war er weg? Von heute auf morgen. Also, warst du auch schon 11 Jahre alt? Ja. Nee, 12. 12 Jahre. Ja. Wie hat deine Mutter dir das denn damals erklärt? Ja, ich weiß eigentlich nur, dass ich morgens aufgestanden bin und meine Mutter am Telefon war und geheult hat. Mhm. Ja, und dann habe ich sie gefragt und dann sagt sie ja, Papa ist weg. Mhm. Und ich sage, ja, wie weg? Ja, er ist weg und ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Und so habe ich das eigentlich in Erinnerung. Mhm. Hat sie dir später, als du älter warst, noch genaueres erzählt? Du hast ja gerade schon so Andeutungen gemacht. Ja, also sie sagte halt, dass es angefangen hätte, so ungefähr 2 Jahre vorher, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, es stimmt irgendwas nicht mit ihm. Ja. Und dann hat sie mal seine Tasche durchwühlt, so als sie Wäsche gemacht hat, und hat einen Schein vom Spielcasino gefunden. Mhm. Ja, aber da hat sie sich noch nicht viel bei gedacht, hat halt nur so gesagt, ja, also zu meinem Vater gesagt, ja, wieso erzählst du mir nicht, dass du im Casino warst? Mhm. Ja, und er hat so eine schnippische Antwort drauf bekommen, mhm, also so, ja, es geht dich nichts an. Mhm. Und dann hat sie nichts mehr gesagt. Und dann wurde es halt immer öfter, also mein Vater hat ja im Hotelfach gearbeitet, mhm, dass sie abends mal da angerufen hat, weil sie wusste, ja, er arbeitet bis 12 oder er arbeitet bis 1 nachts. Mhm. Und er war nicht mehr da. Mhm. Ja, und dann weiß ich eigentlich nur, dass er von diesem Hotel halt wohl 100.000 Mark genommen hat, mhm, und dann abgehauen ist. Mhm. So, und dann nach einem halben Jahr bekamen wir eine Nachricht, dass mein Vater in einem Krankenhaus aufgetaucht wäre in Spanien. Mhm. Er hat da wohl auf der Intensivstation gelegen, hat Schlaftabletten genommen. Mhm. Und dann wurde halt die Familie benachrichtigt und dann war er wieder da. Mhm. So, der, und dann... Er kam da auch wieder nach Hause? Ja, also so. Meine Mutter hat sich mit ihrem Bruder zusammengetan und gesagt, ja, jeder macht mal einen Fehler, wir sind, mhm, verheiratet, gute und schlechte, mhm, Zeiten halt. Und es war wohl vorher eine tolle Ehe, also meine, mhm, Mutter sagt das immer und ich habe ihn auch nur gut in Erinnerung. Dann war er wieder zu Hause. Für wie lange war er zu Hause? Ja, das war so, also meine Mutter ist in der Zeit, als er weg war, in die Nähe von ihren Geschwistern gezogen, also aus der Stadt weg, wo das passiert ist. Und mein Vater hat sich eine neue Stelle gesucht und ist dann nach Hannover gegangen, hat da wieder in einem Hotel eine Leitung übernommen und wir sind aber in der anderen Stadt geblieben. Also Zwischenfrage, er ist ja von der Polizei gesucht worden auch, ne? Weil er hat ja nun Geld geklaut. Ja, das Hotel, das erste Hotel hat auf eine Anzeige verzichtet. Das heißt, er wurde gar nicht verurteilt? Er wurde nicht verurteilt, aber meine Mutter musste was unterschreiben, dass sie halt die Hälfte von den Schulden zurückzahlt. So, und dann ist mein Vater halt wieder da gewesen, war dann aber nach einem halben Jahr wieder weg. Wieder plötzlich? Ja, und zwar war es so, dass er halt in Hannover gelebt hat. Und mein Bruder und ich sind in den Ferien da gewesen, in den Herbstferien. Und er hatte zu der Zeit eine Freundin, das wussten wir aber nicht. Meine Mutter hat zu meinem Vater gesagt, tu mir einen Gefallen, halt die Freundin in der Zeit da raus. Ich möchte nicht, dass die Kinder nochmal so einen Schock haben. Also es war für die alles sowieso sehr viel. Hat er sich denn, Steffi, in dieser Zeit in Hannover auch wieder verschuldet? Ja. Waren da auch Geldgeschichten im Spiel? Um wie viel Geld ging es da, weißt du das? Ja, auch... Jetzt, er hat seine Freundin so ausgenommen wohl. Die war, also war von ziemlich aus gutem Hause halt und hat dann da von dem Hotel auch wieder was mitgenommen. Wie viel, weiß ich nicht. Also es werden schon horrende Summen sein. Richtig. Ja. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nichts mehr gesehen. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, das sind dann ungefähr 10 Jahre. Ich habe das eine Jahr jetzt nicht mitgezählt, weil ich halt dazwischen ja noch mal Kontakt zu ihm hatte. Nee, ich wollte wissen, von das erste Mal, als er abgehauen ist, wie lange war er dann weg, bis diese Spanien-Geschichte passierte? Ja, ein halbes Jahr. Ach, ein halbes Jahr. Das war so eng beieinander. Ja, achso. Ja. Und dann ist er halt wieder... Sang und klanglos verschwunden. Ja. Er hat kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Er hat wohl einmal bei meiner Mutter angerufen und hat gesagt, es tut ihm leid und er würde die Schulden zurückzahlen und er möchte seine Kinder sehen. Und meine Mutter hat gesagt, ich möchte, du kannst deine Kinder sehen, aber erst wenn du alles in den Griff bekommen hast, weil wenn du wiederkommst und wieder gehst, da gehen die Kinder dran kaputt. Meine Mutter hat sich dann, also seitdem habe ich halt nichts mehr gehört oder sie auch nicht. Sie hat mir das auch erst später nach ein paar Jahren erzählt, dass er halt angerufen hat und uns sehen wollte. Jetzt sag mir doch mal, was du über diesen Mann, deinen Vater, denkst, dass er so etwas getan hat, dass er sich so aus dem Staub gemacht hat, dass er euch so alleine gelassen hat. Ja, also es heißt ja, dass er spielsüchtig ist. Also meine Mutter hat sich ja nachher informiert bei verschiedenen Kreisen, in denen er verkehrt hat. Also du meinst, dass es schon irgendwie für auch zu verzeihen unter Umständen ist? Weil es ist ja eine Krankheit, es ist ja eine regelrechte Sucht. Richtig, also ich sag mal, ich habe jetzt bei der Polizei angefragt, weil ich irgendwie wissen wollte, was ich tun kann, um ihn zu finden. Und die haben halt für mich, was man ja eigentlich nicht darf, im Computer nachgeguckt und alles. Und er hat Strafanzeigen, also das lässt sich zurückverfolgen, bloß ich habe nur Daten bis 96. Also ich, mein Wunsch ist es eigentlich, ja, je älter ich werde, das ist ganz komisch, so bis ich 15 war, habe ich immer noch gedacht, morgen wache ich auf und es ist alles wieder vorbei, alles wieder so wie früher. Also ist das dann, je älter du wirst, desto größer wird auch der Wunsch, dich mit deinem Vater nochmal auseinanderzusetzen, dass er dir vielleicht auch erklärt, was ist da in, was da ist da vorgegangen in ihm? Ja, genau. Ne? So etwas. Ja, also wahrscheinlich ist er überhaupt gar nicht mehr in Deutschland, ne? Ja, das vermuten wir auch. Ich habe versucht, mit meiner Familie in Italien Kontakt aufzunehmen. Also mein Vater ist Italiener. Ach so. Und habe dann einen Brief hingeschickt an meine Großmutter und an meinen Vater auch einen Brief, dass ich halt mit ihm sprechen möchte und ich eigentlich nur wissen möchte, wie es ihm geht und dass ich ihn vermisse. Haben die reagiert? Ja, ich habe einen Brief zurückbekommen von meiner Tante und der Brief war ganz komisch. Da stand drin, wir können dir nicht sagen, wo er ist, aber wir wissen, dass er dich liebt und immer an dich denkt. Ah, das heißt, die haben Kontakt mit ihm? Ja, ich vermute das. Meine Mutter vermutet das, aber Blut ist dicker als Wasser. Ja. Also ich denke, wenn jemand spielsüchtig ist, steckt da irgendwann in sehr großen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, also Steffi, dann hat das gar keinen Sinn, vermute ich, dass du jetzt hier ihn versuchst anzusprechen. Er wird diese Sendung höchstwahrscheinlich nicht sehen oder nicht hören. Also ich weiß, dass er 96 in Köln war. Ja, mehr weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, es liegt dir sehr, sehr am Herzen, dass er in irgendeiner Weise gerne also Kontakt zu dir aufnehmen sollte. Das ist mein größter Wunsch. Das ist dein Vater, dein Papa und du möchtest gerne mit dem reden. Vielleicht hat er doch irgendwas mitbekommen. Oder vielleicht gibt es doch eine Resonanz, eine Reaktion auf über die Verwandtschaft in Italien. Ich würde es dir sehr wünschen. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich Joyce. Joyce. Ja, hallo. Guten Morgen. Wie alt bist du? Ich bin 27 und ich kann mich irgendwie meiner Vorrednerin ein bisschen anschließen, außer dass die Umstände darin bestehen, dass ich nicht eine Tochter bin, die ihren Vater sucht, sondern für meinen Sohn seinen Vater sucht. Und zwar, ich will mal von vorne anfangen. Ich habe vor circa 4 Jahren einen Mann kennengelernt. Und das hat sich alles sehr gut entwickelt. Wir waren auch sehr verliebt und nach einer Zeit kam dann der Wunsch auf nach einem Kind. Also weniger zuerst mal von meiner Seite als mehr von seiner Seite. Und dann hatte das nicht gleich geklappt. Wir waren dann diesbezüglich auch beim Arzt und um da ein bisschen nachzuhelfen, wenn ich das so sagen darf. Und es hat dann auch geklappt. Und nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat er sich also 180 Grad gewendet. Er wollte dann fast überhaupt nichts mehr wissen, ist nur noch selten erschienen, obwohl wir zusammengelebt haben. Hat er das Kind denn gesehen noch? Er hat das Kind gesehen, das Kind ist im Januar 98 auf die Welt gekommen. Wie seltsam, er wollte unbedingt das Kind und hat sich dann um 180 Grad gewendet. Genau, er wollte das Kind unbedingt, wie gesagt, das hat nicht gleich geklappt, deswegen haben wir da noch zahlreiche Termine beim Arzt gehabt. Das klappte dann, wie gesagt, er hat das Kind noch gesehen, war dann auf einmal weg und ich konnte ihn noch finden. Ich habe dann erfahren über die Leute von der Company, er ist Amerikaner, dass er drüben ist in Amerika. Ich habe Verwandte in den Staaten, ich bin selber halb Amerikanerin und meine Tante hat dann Nachforschungen angestellt, hat auch herausgefunden, dass er wohl drüben verheiratet ist, schon seit mehreren Jahren und hat 2 Töchter. Wenn sie das herausgefunden hat, dann ist es doch auch relativ einfach, an ihn heranzukommen, an die Adresse. Ja, also ich hatte dann auch die Social Security Number und mit dem habe ich ihn auch gefunden. Jetzt ist nur das Problem, er will absolut nichts wissen. Also ich habe ihm auch gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie bezahlst oder so. Es geht nur darum, dass du halt deine Zeit für deinen Sohn irgendwie aufwendest. Ne? Ach, dir geht es nicht ums Geld. Dir geht es darum, dass du deinem Sohn sagen kannst, hier, das ist der Papa. Genau. Dass mein Sohn irgendwann einen Ansprechpartner hat. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich bin in derselben Situation aufgewachsen. Meine Mutter hat auch jemanden kennengelernt, der hat sich dann irgendwann mal verdrückt und ich war immer auf der Suche nach ihm. Habe jetzt auch herausgefunden, dass er schon gestorben ist 1988 und das hat mich dann auch schon schwer getroffen. Und er macht aber absolut dicht. Ja, er sagt, er will damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber was war denn damals mit dem Mann los, dass er erstmal diese innige Verbindung vorgetäuscht hat zu dir, dass er ein Kind haben wollte? Und dann plötzlich. Ich kann es nicht erklären. Wie gesagt, mir waren ein Herz und eine Seele zuerst mal und dann ging alles drunter und drüber, als ich ihm gesagt habe, mit dem Zeitpunkt, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Hast du denn, hast du es jetzt aufgegeben oder schreibst du ihm weiter Briefe und versuchst irgendetwas noch zu drehen? Das Problem ist dieses, und zwar, ich hatte jetzt vor circa 3 Wochen mal versucht, mit ihm wieder in Kontakt zu kommen. Ich habe auch seine Telefonnummer, die er mir damals mal gegeben hat. Und habe ihn darauf angesprochen, also wenn es schon mit uns nicht mehr klappt, was ich ja mittlerweile schon irgendwo verstehe und auch abgeschlossen habe, obwohl es noch sehr schwer ist, denn ich hänge noch sehr, sehr stark an ihm. Also es war so meine richtig große Liebe. Und da hat er gemeint, also momentan kümmert er sich um niemand, nicht mal um sich selber. Und das hört sich nicht gut an. Ja. Ja, also wie willst du jetzt weiterverfahren? Ja, also ich möchte schon gern in Kontakt bleiben irgendwie, aber er sagte wirklich gar nichts, außer mach doch, was du willst. Schick ihm doch mal ein Foto von dem Kleinen. Ich denke, das wird aber auch nichts bringen. Ich habe jetzt schon zahlreiche Fotos geschickt und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich 1998 zu ihm rübergeflogen bin, also zu meiner Tante rübergeflogen bin, weil ich dachte, daran ändert sich dann irgendwas an der Situation, aber es hat alles alles nichts gebracht. Liebe Joyce, unsere Sendung ist zu Ende. Ja. Es tut mir sehr leid, was du da erzählt hast. Und ich kann nur hoffen oder dir von Herzen wünschen, dass es doch noch einen Weg gibt, von dir zu ihm, von dem Kind zu ihm, dass der Kleine zumindest einen, wenn auch losen Kontakt zu seinem Vater haben wird. Ja, also du meinst, ich sollte mich dann schon nochmal melden. Ich würde es machen, auf jeden Fall. Alles ausprobieren, auch ein Foto ruhig schicken. Gut. Wir müssen Schluss machen. Alles Gute. Klar. Tschüss, Joyce. Ciao. In der Technik Leo Scholten, morgen 1 Uhr Radio 1 Live WDR Fernsehen mit einer offenen Telefontalkshow. Ich wünsche euch allen eine schöne und gute Nacht. Bis dann. Bye, bye.